Leichter gesagt als getan. Es gibt eine Geschichte über zwei Nachbarn, Baba und Gugu, die beide krank wurden und zu verschiedenen Ärzten gingen. Babas Arzt sagte, iss jeweils morgens, mittags und abends eine Orange, dann bist du in einem Monat wieder gesund. Und damit Baba das nicht vergaß, schrieb der Arzt die Anweisung sicherheitshalber auf einen Zettel. Gugus Arzt gab Gugu eine Dose mit Pillen und sagte, »Nimm morgens, mittags und abends eine Pille, dann bist du in einem Monat wieder gesund.« Und damit Gugu das nicht vergaß, schrieb der Arzt die Anweisung sicherheitshalber auf einen Zettel. Als Baba und Gugu sich auf dem Heimweg trafen und über ihre Arztbesuche austauschten, begannen sie sofort zu streiten. »Orangen«, rief Gugu, »blanker Unsinn. Diese Krankheit lässt sich doch nicht mit Orangen heilen. Schau, was auf dem Zettel meines Arztes steht. Pillen.« »Mein Arzt hat mir aber eindeutig Orangen aufgeschrieben«, beharrte Baba. »Der hat ihm keine Ahnung.« »Du beleidigst meinen Arzt«, empörte sich Baba. »Er ist der Beste der Welt. Dein Arzt hat keine Ahnung. Seine Pillen machen dich wahrscheinlich noch kränker, als du ohnehin schon bist.« »Die Pillen wirken Wunder«, schimpfte Gugu. »Meine Orangen wirken tausendmal besser«, schrie Baba. »Dein Arzt ist eine Null und du auch, weil du ihm glaubst.« Da wurde Gugu so wütend, dass er Baba eine knallte. Baba schlug zurück und im nächsten Moment wälzten sie sich auf dem Boden, traten, schlugen und zogen sich an den Haaren. Eine lange Zeit prügelten sie sich, so lange, dass Gugu nicht eine einzige Pille schluckte und Baba keine Orange aß. So ist es auch oft im richtigen Leben. Viele Leute haben sehr klare Vorstellungen davon, wie sich ihre Mitmenschen verhalten sollten. Und sie kämpfen erbittert dafür, dass sie es auch tun. Aber selber halten sie sich nicht an diese Regeln. Manche Menschen reden ständig von Liebe, sind selbst aber voller Hass. Andere sagen, sie glauben an Frieden und fangen einen Krieg an. Und für wieder andere ist die wichtigste Regel, anderen kein Leid zuzufügen. Dabei machen sie ihre ganze Umgebung unglücklich. Kennst du auch jemanden, der anderen seine Regeln aufdrücken will, selbst aber dagegen verstößt?